wieder viel zu laut. Entschuldige, ich mach's erstmal leiser. So, ich denke, so wird es gehen. Ja, hallo Sabine! Sabine! Aus München, immer noch in München? Du bist mir eine. Eine Sabine aus München. Hi. Ich bin's mal wieder, der Oliver. Ich dachte, ich schicke dir eine Radionachricht und das passende Paket dazu müsste auch endlich mal losgeschickt werden. Morgen. Morgen schicke ich es dann los. Ja, wie geht's dir? Was machst du so? Was ist so los? Wie waren deine ganzen Prüfungen und deine Hausarbeiten und der ganze Kram? Am 30.01. hast du mir ja geschrieben, soweit, oder wann war das? Ne, am 28.01. genau. Dass du da noch voll in den Klausuren steckst. Und ja, vor allem, was ist auch mit deinem Bruder passiert? Oder was ist da rausgekommen bei deinem Bruder, der ja da umgekippt ist und Gehirnerschütterung hatte? Interessiert mich natürlich. Vielen, vielen Dank für deine Karte, die du geschickt hast. Haben wir uns sehr darüber gefreut. Die Sanna, meine Freundin und ich. Und ja, ich werde hier einfach mal ein bisschen schniegen und schnacken. Ich habe vorhin auf dem Fahrrad wieder überlegt, letztes Mal habe ich dir, glaube ich, eine 80er-Version geschickt und habe über Silvester und so weiter gesprochen und Weihnachten. Mal gucken, was es da überhaupt Neues gibt. In dieser Folge soll es um Kinderlieder gehen, moderne Kinderlieder. Und zwar vor allem, oder ich glaube, ich nehme nur von den beiden Unter meinem Bett-Alben, wo deutsche Künstler wie zum Beispiel Gisbert zu Knüsshausen, Bernd Begemann, Pohlmann, Olli Schulz und so weiter. Oder auch Erdmöbel, Eno Bunger, Bela B., Lucas in Love, Kinderlieder gesungen haben. Ja, weil ich die eigentlich ganz schön finde. Und dann würde ich gleich auch mal sagen, geht es hier los mit Fahrradfahren von Käthe. Genau, das finde ich sehr schön. Bis gleich, dann hörst du mich wieder. Ja. Bist du ins Freibad? Ich sage nö. Oder eine Pizza? Ich sage nö. Willst du ins Kino, ins Zirkus? Ich sage nö. Nö, nö, nö. Nö. Willst du einen Hund? Ich sage nö. Dann eine Katze? Ich sage nö. Ach, du willst schlafen, du bist müde? Ich sage nö. Nö, nö. Ich will das alles gar nicht haben. Ich will fahren, fahren. Ob es regnet oder schneit. Ich werd nicht nass, mir ist nicht kalt. Ich hau in die Pedale. Ich spring die Treppen runter. Vom Haus steht mein Fahrrad und wartet auf mich. Brumm, brumm, brumm, brumm, brumm, brumm. Ah, ah, ah. Ah, ah, yeah. Ah, ah, wir sind so weit gefahren, von zu Hause bis hierher. Ich hab schon anderthalb Freunde und nen Delfin gesehen am Meer. An meinen Teddy gedacht und an mein Lieblingsbuch. Und Mama an Zahnbürsten, Sonnenmilch und Schlafanzug. Ich hab Oma gefragt, was Urlaub eigentlich ist. Und sie sagte, das wirst du wissen, wenn du dort gewesen bist. Und Papa hat gesagt, jetzt haben wir ganz viel Zeit. Du musst nicht zur Schule und wir nicht zur Arbeit. Und Mama hat gesagt, der Wecker bleibt zu Hause. Ich glaub, Urlaub ist sowas wie die ganz, ganz große Pause. Es hat noch nicht geregnet, die Sonne scheint hier jeden Tag. Und wenn man lange wach bleibt, sieht man 100.000 Millionen Sterne auf einen Schlag. Und Papa hat gesagt, jetzt haben wir ganz viel Zeit. Du musst nicht zur Schule und wir nicht zur Arbeit. Und Mama hat gesagt, der Wecker bleibt zu Hause. Ich glaub, Urlaub ist sowas wie die ganz, ganz, ganz große Pause. Deine Muschel, die ich im Sand gefunden hab. Ich wette, Oma mag sie sehr, denn in ihr rauscht das Meer. Papa hat gesagt, jetzt haben wir ganz viel Zeit. Du musst nicht zur Schule und wir nicht zur Arbeit. Und Mama hat gesagt, der Wecker bleibt zu Hause. Ich glaub, Urlaub ist sowas wie die ganz, ganz, ganz. Papa hat gesagt, jetzt haben wir ganz viel Zeit. Du musst nicht zur Schule und wir nicht zur Arbeit. Und Mama hat gesagt, der Wecker bleibt zu Hause. Ich glaub, Urlaub ist sowas. Ich glaube, Urlaub ist sowas. Ich glaube, Urlaub ist sowas wie ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz große Pause. Ja, das war die große Pause von Desiree Kleukens, glaube ich. Mit AE ist es hier. Desiree Kleukens, große Pause. Große Pause mache ich auch, und zwar indem ich immer noch nicht so viel arbeite. Das ist immer noch ganz schön. 5-mal im Monat oder so Nächte und dann halt noch da unter der Woche einmal. Ach, das würde ich so gerne beibehalten, bis ich sterbe. Mal schauen, ob das klappt. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du schon richtig Bock zu arbeiten? 8 Stunden am Tag? 6 Tage oder 5 Tage die Woche? ich denke, du hast gar keine Wahl, weil du musst das machen. Es können ja nicht alle so wenig arbeiten wie ich. Große Pause. Ja, was gibt es hier zu erzählen? Also erstmal, es geht uns relativ gut. Sanna hatte gestern einen kleinen Kummertag, weil ihr was kaputt gegangen ist und sie sich einfach auch sehr unwohl gefühlt hat, irgendwie in ihrer Haut. Das war nicht so schön. War allerdings auch nur der Vormittag und dann mittags sind wir Eis essen gegangen, weil jetzt hier Liss-Eis wieder auf hat, wo veganes Eis hergibt. Und dann sind wir noch über den, hier Kiel hat doch gerade wieder dieses Kieler Umschlag, sind wir noch rübergegangen. genau, Sonne hat noch nach einer Regenhose geguckt. Und doch, dann war das ganz in Ordnung. Ansonsten am Samstag musste ich arbeiten. Was haben wir denn da abends gemacht? Ach genau, hier zwei Kinder von meinem Bruder hatten Geburtstag. Und ja, genau, da waren wir eingeladen. Sanna ist dann aber auch alleine gegangen, weil ich halt so lange arbeiten musste. Und danach auch keine Lust mehr hatte, weil ich auch die Nacht davor oder auf jeden Fall irgendwie müde war, weil ich letzte Woche 2 oder 3 Nächte hintereinander mal arbeiten musste, weil ich da eingesprungen bin. Genau, und Freitag waren wir hier im Werfparktheater, haben uns Schwarze Schocker angeguckt. So ein Familiendrama nach dem Zweiten Weltkrieg. Genau, das war auf jeden Fall sehr gut. Und ja, jetzt freue ich mich schon auf das nächste Stück. Ich kann gar nicht sagen, worum es geht, aber es heißt Hamsterblut. Und genau, das Schauspielhaus. Und hat sich auf jeden Fall auch sehr interessant angehört und hat gute Kritiken bekommen. Wir gehen auf jeden Fall auch viel ins Theater oder kulturmäßig sind wir auch viel unterwegs. Das finde ich ganz schön. Natürlich gucken wir auch immer noch gerne Breaking Bad. Zum Beispiel haben wir jetzt fast die 4. Staffel durchgeguckt. Ja, ich schaue immer noch viele Filme, auf Arbeit vor allem. Jetzt hier zu Hause nicht so sehr. Und ja, ansonsten sitze ich viel vor der Musik. In dem Paket wird ja auch etwas Exklusives für dich drin sein. Das gibt es dann nur ein einziges Mal auf der Welt. Und ja, vielleicht ist es ja auch irgendwann mal mehr wert als nur die Geste, die ich damit zum Ausdruck bringen will. Ja, da würde ich sagen, geht's jetzt mal weiter mit Musik. Und zwar war auf dem zweiten Album auch noch so ein schönes... Ah, ist das von Lucas in Love? Von hier oben? Ich glaube ja, dann kommt jetzt hier Lucas in Love von hier oben. Viel Spaß. Sitzt Yolanda und schaut raus. Die Welt vom Fenster sieht schon ziemlich dunkel aus. Die Straße schwarz, am Himmel steht der bleiche Mond. Stadt, Land und Fluss mit Schiff, ob darauf jemand wohnt. Und sie stellt sich vor, dass sie eine Astronautin ist. Nur ihr Hund ist ihr Begleiter in dem ultraschnellen Raumschiff. Von hier oben sieht das alles anders aus. Von hier oben sieht das alles anders aus. Von hier oben sieht das alles anders aus. Von hier oben sieht das alles anders aus. Im tiefen Schwarz leuchten die Sterne umso heller. Im warmen Raumschiff sitzen die beiden Arm in Arm. Schauen weiter aus dem Fenster und werden immer schneller. Und bald schon kommen sie am Ziel der Reise an. Wenn sie zur blauen Erde blicken, freuen sie sich schon darauf, nach ihrem Weltraumabenteuer dann zurückzukehren nach Haus. Hey! Im Schatten unterm Schein des Monds sitzt ein Wolf allein, ihm ist nicht Angst und Bang. Hier im Wald kennt er sich aus, denn hier ist er schon lang zu Haus, er heult den Mond laut an. Meine Freunde sind die besten Wölfe auf der Welt, jeder für sich ein kleiner Held. Meine Freunde sind die besten Wölfe auf der Welt und wir halten zusammen und es hält. Und komm mal einer, sagt was Blödes, macht was Ödes, ist gemein, das ist uns grad egal. Unserer Gang kann keiner was, wieso aufgepasst, für euch sind wir zu hell und zu schnell, alles klar. Meine Freunde sind die besten Wölfe auf der Welt, jeder für sich ein kleiner Held. Meine Freunde sind die besten Wölfe auf der Welt und wir halten zusammen und das hält. Und das hält. Und das hält. Und das hält. Und das hält. Und das hält. Und das hält. Und das hält. Und das hält. Und das hält. Und das hält. Und das hält. Und das hält. Und das hält. Und das hält. Schatten unterm Schein des Mondes sitzt ein Wolf allein, ihm ist nicht Angst und Bang. Hier im Wald kennt er sich aus, hier ist er schon lang zu Haus, er heult den Mond laut an. Meine Freunde sind die besten Wölfe auf der Welt, jeder für sich ein kleiner Held. Meine Freunde sind die besten Wölfe auf der Welt und wir halten zusammen. Wir halten zusammen. Meine Freunde sind die besten Wölfe auf der Welt, jeder für sich ein kleiner Held. Meine Freunde sind die besten Wölfe auf der Welt und wir halten zusammen. Und das hält. Da bin ich wieder. Das war gerade das Lied von den Wölfen von Wolfgang Müller, glaube ich, ne? Ich schau mal nochmal. Ja, Wolfgang Müller mit das Lied von den Wölfen. Ja, wie geht's dir denn psychisch? Du hast ja auch geschrieben, dass du da einmal ordentlich heulen musstest, weil dir einfach auch alles ein bisschen zu viel ist. Ich hoffe, das hat sich einfach wieder auch ein bisschen entspannt. Und ja, kann ich gut nachvollziehen. Alles so ein bisschen über den Kopf wächst und man auch vor allem für sich selber kaum mehr Zeit hat, dann ist das sicherlich nicht einfach. Denk dann immer an die Menschen auf der Welt, die flüchten müssen vor Krieg, die hungern müssen, weil sie nichts zu essen haben, die vielleicht verfolgt werden, weil sie anders sind als andere. Und dann geht es dir auch nicht besser, aber ja, lenk dich vielleicht von deinen eigenen Problemen ein wenig ab. Genau, dann wart ihr in Prag, das ist aber schon vorbei und ich muss mal gucken, ihr letzt nach Barcelona und Lissabon oder so, ne? Du und Ben, ich hoffe zumindest, dass das noch klappt und du und Ben noch sehr glücklich seid. Genau, und ach, und ihr wollt auch surfen gehen, ah. Genau, ja, gerne schicke auch nochmal ein Foto von deinem neuen Tattoo. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr jetzt unterwegs seid. Viel Spaß einfach mal hier für dich. Und genau, dann hast du hier gefragt, ob wir schon Pläne zum Reisen haben in diesem Jahr. Und was ist dein geheimnisvoller Plan für das Jahr? Oh, ich hatte einen geheimnisvollen Plan für das Jahr. Da kann ich mich selber gar nicht mehr dran erinnern. Ja, das ist wahrscheinlich so geheimnisvoll gewesen, dass ich es selbst vor mir versteckt habe. Ja, und zu Reisen kann ich sagen, wir werden jetzt nach Island fliegen im Juni, genau für 8 Tage und von Düsseldorf aus und haben dann einen Camper angemietet und fahren die Ringstraße alles schön ab, die Ringstraße einmal um Island herum und ja, genau, werden uns alles anschauen, da freuen wir uns schon sehr drauf. Ist natürlich sehr, sehr teuer, aber ja, haben uns jetzt mal geleistet. Ich wäre zwar lieber auch in die Sonne gefahren und das jetzt schon oder jetzt schon gewesen, aber ja, Sandra hat mich auch ein bisschen, hat mich einfach nicht überzeugt, aber Island ist ja auch schön, aber ich habe halt, mir fehlte halt einfach Sonnenstrahlen fehlten mir. Und ob wir die jetzt auf Island haben, weiß ich nicht. Und naja, genau, jetzt gab es ja schon wieder ein paar schöne Tage. Da ist das auch wieder in Ordnung. Und ja, ich bin gut beim Vorbereiten. Habe mir eine Straßenkarte geholt und alles schön markiert und mir schon angeguckt und so weiter. Und das wird bestimmt ganz spannend. Ich hoffe, ich werde auch schöne Fotos mitbringen, die man sich vielleicht sogar in Postergröße ausdrucken kann, um sie sich an die Wand zu hängen. So schön könnten die vielleicht werden. Weiß ich nicht genau. Ja, genau. Ich lese mal nochmal ganz kurz über dir. Das ist auf jeden Fall das. Ansonsten mal schauen, wo es überhaupt hingeht bei uns, wenn Sanna fertig ist mit ihrem praktischen Jahr. Das ist ja im September, August, September, Oktober, im Oktober der Fall. Ja, was wir dann wohl machen, was sie macht. Da bin ich auf jeden Fall auch mal sehr gespannt. Vielleicht war das der geheimnisvolle Plan. Jetzt ist es mir gerade eingefallen. Da kann ich dir aber noch nicht mehr zu erzählen. Ja, ich glaube, das war der geheimnisvolle Plan, der mir jetzt gerade wieder in den Kopf gekommen ist, wenn ich darüber nachdenke, wie es weitergeht, wenn Sana fertig ist, mit dem Studium. Ja, ansonsten ein Festival würde ich auch eigentlich ganz gerne nochmal besuchen. Haben jetzt schon überlegt, ob wir hier einfach nur nach Hamburg zu diesem Dockville gehen, weil da auch viele schöne Bands sind. Da könnten wir mal bei meinem Bruder auch schlafen oder so. Mal schauen. Jo, das war's eigentlich so. Sonst kann ich noch erzählen, ich bin überhaupt nicht mehr sportlich, habe ordentlich zugelegt, bin jetzt schon fast bei 85 Kilo fett geworden, würde ich sagen. Fett. Gucke mir aber schön immer Germany's Next Topmodel an, damit ich auch ein bisschen Kalorien verbrenne. Und jo. Ansonsten geht es mir gut. Ich bin heute wieder aus der Nacht gekommen. Werde mich gleich ein bisschen hinlegen. Ist jetzt 13:37 Uhr. Ich habe hier erst noch ein bisschen rumgetüdelt und gerade eine Lasagne gekocht. Und dann was gegessen, an Futurama geschaut. Und aber gleich werde ich mich ein bisschen hinlegen, bevor Sanna nach Hause kommt. Und dann werden wir noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen, bevor sie wieder zum Punkrock-Yoga geht heute Abend. Jo. Insofern, liebe Sabine, wie gesagt, ich hoffe, es geht dir gut. Freue mich immer von dir zu hören. Vielen, vielen Dank für deine Postkarte. Und ja, freu dich auf das Paket, das hier schon seit du uns ein Weihnachtspaket geschenkt hast, herumliegt und einfach nicht losgeschickt wird. Freue dich aber auch über diese Nachricht und ja, achso, vielen Dank für deine Rückmeldung auf den na, auf meine CD freut mich, dass du es gehört hast. Jetzt lese ich hier gerade noch Orange is the New Black. Habe ich auch gesehen, die ersten zwei Staffeln. Das handyfreie Jahr läuft auch soweit gut. Auch wenn ich gerne wieder ein Handy hätte, um Spotify und eine gute Kamera zu haben. Aber ansonsten, ich habe das Handy jetzt eigentlich gar nicht mehr dabei. Also auch das alte Handy von Sana hier, was ich da habe, das Motorola. Das liegt hier auch oft immer nur rum. Und ich hasse es, SMS zu schreiben, weil diese Autokorrektur und auf jeden Fall, wenn man das so gewohnt ist, auf einem Touch-Display, finde ich, ich bekomme da nicht mehr richtig rein irgendwie. Ist ja auch ein Downgrade, ne? Genau. Ja. Vielen Dank für die Grüße von deinen Eltern und deinem Bruder. Und grüß sie natürlich ganz, ganz lieb zurück. Ich hoffe, dass wir uns dann dieses Jahr vielleicht auch nochmal persönlich sehen. Soweit von mir. Jetzt kommen noch zwei Lieder. Und zwar einmal von Captain Peng, der Habicht und der Hahn. Und dann mache ich dir noch, noch eins rauf. Weiß ich, muss ich gleich nochmal gucken. Schaue ich nochmal. Muss ich nochmal ein bisschen reinhören. Hier kommt jetzt erstmal Captain Peng mit der Habicht und der Hahn. Fühl dich gedrückt, Sabine. Der Habicht und der Hahn lagen Arm in Arm, als sie beim ersten Sonnenstrahl erwachten. Der Bauer kam herein und schimpfte wie ein Schwein, und um sie rum die ganzen Hühner lachten. Der Hahn schaute beschämt, den Fingern laut zu krähen, und der Habicht flog verwirrt aus einer Luke. Der Stall schrie auf Verrat, das ist gegen den Vertrag. Glucken spuckten und es buhte jede Pute. Denn ein normaler Habicht will die Hühner und ein Hahn soll sie beschützen. Sonst würde er als Hahn ja biologisch gar nicht nützen. Er sorgt mit Stolz für seinen Harem, beschützt den Stall mit Haut und Haaren gegen den Habicht, denn der will die Hühner töten. Doch die beiden haben entdeckt, wie unpraktisch, oh Schreck, dass sie einander nun mal leider mögen. Na na na na na na na. Wäre er cool mit jedem Huhn, doch insgeheim fand er die meisten Hühner fade. Sie pickten stumpf und ohne Wunsch, verließen niemals ihre Zunft und diskutierten nur die Farben ihrer Schale. Er sah den Habicht oben schweben, dachte, so möchte ich leben, so frei und wild und schön und voller Stolz. Wir zwei sind doch nicht so verschieden, du lernst das Krähen, ich lerne das Fliegen. Wir sind zwei Vögel, wir sind aus demselben Holz. Und so trafen sie sich heimlich, um einander zu verstehen. Und es begann was Unwahrscheinliches in ihnen zu entstehen. Denn der Habicht war ein Räuber und der Hahn domestiziert. Doch was den zwei geschah, das ist noch nie zuvor passiert. Manche verstehen es halb, manche verstehen es gar nicht. Doch die beiden verschmolzen zu einem wunderschönen Haarnicht. Na na na na na na na na na. Schau dir die Welt an, Vampire in der U-Bahn. Überall graue Fenster, dahinter leben die Gespenster. Kein Wunder, dass der Spaß vergeht bei so viel Negativität. Warum die Apokalypse reiten? Es gibt so viele Möglichkeiten. Immer wenn wir aufstehen, wollen wir was Buntes anziehen. Wir wollen Farben, bis sie die Schmetterlinge tragen. Labyrinth ohne Ausweg, Zombies auf dem Laufsteg, zu viele Stubenhocker, zu viele Beta-Blocker. Wirf die Arme in die Luft, bevor die Energie verpufft. Warum auf Armageddon warten? Wir wollen eine Party starten. Immer wenn wir ausgehen, wollen wir uns im Licht drehen. Wir wollen Farben, wie sie die Schmetterlinge tragen, wie sie die Regenbögen haben. Wie sie die Regenbögen haben, wie sie die Regenbögen haben. Immer wenn wir aufstehen, wollen wir was Buntes anziehen. Wir wollen Farben, wie sie die Schmetterlinge tragen, wie sie die Regenbögen haben. Wie sie die Regenbögen haben. Wie sie die Regenbögen haben. Jetzt kommt noch der Hidden Track. Entschuldigung. Stachelschwein backt einen Kuchen, will seinen Freund den Bären besuchen. Seine allerliebste Sorte, eine Stachelbärentorte. Es geht den ganzen weiten Weg, bis es vor seiner Haustür steht. Dort hängt ein Schild, bin bei der Maus, das Kaffeekränzchen fällt heut aus. Ja, dann piekst das Leben und es tut weh. Doch schon bald ist wieder alles okay. Stachelschwein, ich bin bei dir, du bist nicht allein. Deine Sorgen sind bald klitzeklein. Ja, schon morgen wird es besser sein. Stachelschwein kann sich freuen, denn ein Hase lädt es ein. Sagt ihm, wo die Party steigt, es trägt sein schönstes Stachelkleid. Doch niemand singt und niemand tanzt, alle haben vor ihm Angst. Plötzlich gibt es denn alle Luftballons sind platt. Manchmal piekst das Leben, dann tut es weh. Doch ganz schnell ist wieder alles okay. Ein Igel rollt sich zum Stachelschwein und fragt es, hallo, wollen wir Freunde sein? Schwein, ich bin bei dir, du bist nicht allein. Deine Sorgen sind bald klitzeklein und schon morgen.